Ja, eigentlich, seitdem ich mein Studium abgeschlossen gehabt habe, ich habe ja Geschichte, österreichische und mittelalterliche Musikwissenschaft studiert und Philosophie. Und da habe ich mir gedacht, irgendwann schreibe ich einmal ein Buch über den heiligen Leopold. Das war mir irgendwie von Haus aus ein Anliegen, ja. Es hat sich dann nie ergeben, aber so lange nicht, ja. Aber jetzt hat es sich ergeben. Und warum den heiligen Leopold und nicht den heiligen Johannes, der ja Ihr erster Namenspatron ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich als österreichischen Historiker ist einfach die Figur des Leopold schon irgendwie näher. Und wenn ich verehre meinen Johannes von Gotha auch als Gründer der Barmherzigen Brüder und so weiter, der als Nichtarzt erkannt hat, dass Geisteskrankheiten Krankheiten sind und nicht Teufelsbesetzungen und so weiter. Also das ist alles großartig. Aber wie gesagt, in der Weise ist mir halt der Leopold dann ein bisschen näher. Außerdem hat der Name bei uns eine familiäre lange Tradition. Also das kommt noch dazu. Könnte es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass Leopold bei uns gelebt hat und Nun Johannes? natürlich, ja. Er ist eine vorbildhafte Figur in Österreich, würde ich schon sagen. Und mein Gott, es ist auch so, dass sich einen die Themen aussuchen. Ich denke mal halt, ich habe sehr viel über den Anton Bruckner geschrieben, auch als Historiker. Da sage ich auch, der hat sich mich ausgesucht. Ich bin immer wieder in Zusammenhänge gekommen damit. Und so denke ich mir, der Leopold wollte auch einmal vielleicht, dass man wieder einmal aus neuerer Perspektive was über ihn schreibt. Und natürlich ein heiliger österreichischer Politiker, ich bitte schön, das ist schon was. Ne? Genau, da haben wir nicht so viele. Aber es steht im Titel gar nicht drinnen. Der Titel ist Ehemann, Vater, Fürst. Ich gehe davon aus, dass Sie sich was dabei gedacht haben und dass Sie sich auch die Reihenfolge gut überlegt haben. Wie kam es denn da dazu? Ja, natürlich, der Titel war schon eine Eingebung. Ich habe lang darüber nachgedacht. Und dann ist mir doch diese Kombination sehr wichtig gewesen. Sagen wir es einmal vorsichtig, die Kirche hat es mit heiligen Eheleuten nicht so unbedingt. Und das zeigt sich auch, ich habe das auch versucht darzustellen in der Heiligsprechungsurkunde, wo man also so herumgeredet hat, ja, seine 18 Kinder hat er ex religione, also aus Verpflichtung gezeugt und nicht als Freude und so weiter. Das ist alles eine sehr schwierige Sache. Er hätte weder als Nicht-Ehemann noch als Nicht-Vater Fürst sein können. Denn das war selbstverständlich, dass ein mittelalterlicher Fürst verheiratet ist, sonst hätte er nicht regieren können und natürlich Kinder hat, um auch die Festigkeit seiner Länder zu garantieren. Und daher sind das ganz, ganz wichtige Dinge, ja. Und deshalb haben Sie den Ehemann an die erste Stelle, Absolut, sozusagen. ja, heiliger Ehemann, das ist schon ganz wichtig, ja. Der Vater ist dann Nummer zwei. Naja, er hat 18 Kinder gezeugt, die alle eine bedeutende Rolle auch in der österreichischen Geschichte, auch in der Philosophiegeschichte, der Kirchengeschichte gespielt haben, die dann schließlich politisch auch so aufgewertet waren, dass Österreich zum Herzogtum erhoben worden ist. Also die Kinder auch vorzubereiten, einzugliedern in die Verantwortung, die sie einmal im Namen auch des von Gott gegebenen Talentes tun müssen. Das war schon eine ganz wichtige Sache, ja. Und dann eben der Fürst, der aufgrund dieser beiden Eigenschaften eben auch dann der Vater des Vaterlandes ist, die berühmte babenbergische Milde, also die Wohltätigkeit, die Freundlichkeit den Menschen gegenüber. Aber den stellen Sie eben im Titel an die dritte Stelle. Und üblicherweise würde man eigentlich den Fürsten, den Politiker an die erste Stelle stellen. Na, es sind eben einfach die Voraussetzungen, die zu dem führen. Und es hat sich für mich auch als Rhythmus so schön ergeben, Ehemann, Vater, Fürst. Das Buch ist keine, ich sage jetzt einmal, klassische Biografie. Also Sie fangen nicht an vorne und erzählen dann erst geboren, dann und dann und sonstiges, sondern Sie schreiben ihm Briefe. Sozusagen, ja, das ist natürlich eine Vorgehensweise, die sich für mich gewissermaßen ergeben hat, denn es wäre gar nicht möglich, eine klassische Biografie zu schreiben. Wir wissen ja nicht einmal, wo er geboren ist, wann er geboren ist. Wir kennen sein Sterbedatum, wir kennen seinen Sterbeort. Aber dazwischen müssen wir uns mit sehr vielen Parallelquellen, Erwähnungen und so weiter beschäftigen und daher hätte das relativ wenig Sinn. Was mir wirklich ein Anliegen war, und das war vielleicht auch gut, dass ich fast 40 Jahre über diesem Buch gebrütet habe, ich habe von frühester Kindheit mit dem heiligen Leopold Erfahrung gehabt, als Niederösterreicher, dessen Mutter Leopoldine heißt und dessen Großvater Leopold heißt und mit den Wallfahrten nach Klosterneuburg und so weiter. Also das ist etwas, was mir als Kind nahe gekommen ist und wo ich wissen wollte, wer ist denn dieser Mensch? Auch mit den Großartigkeiten der Stiftsbasilika Klosterneuburg und dem Werdeiner Altar und die Freude, die meine Eltern gehabt haben, wenn sie unten im Stiftskeller gesessen sind und auf das Wohl des heiligen Leopold und meiner Mutter ein Glas Wein getrunken hat. Dass das so ist, wollte ich irgendwann einmal begreifen, um dann natürlich auch darauf zu kommen, dass man Heiligkeit eigentlich nicht begreifen kann, natürlich nicht. Aber das war mein Zugang. Historische Bücher, die gibt es auch und die habe ich auch zitiert von verehrten Lehrern, aber das wollte ich gar nicht nachahmen, sondern einfach zeigen, wie ich damit umgehe und vielleicht auch Menschen anregen, sich selber so ein Bild zu machen, wie das dann ist, wenn man mit so einer Persönlichkeit geistig in Kontakt kommt. Okay, das heißt sozusagen, Sie sprechen ihn an, so wie man auch jeden Heiligen sozusagen ansprechen kann. Naja, ich glaube schon, dass man alle Menschen ansprechen kann. Wir sprechen einander jetzt auch an. Natürlich mit einem Heiligen ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man halt sehr genau hinhören oder sich inspirieren lassen. Und eben das, was man mal als Historiker gelernt hat, vielleicht auch auf andere Weise zum Sprechen bringen. Aber wie gesagt, ich bin natürlich schon sehr darauf bedacht gewesen, dass das auch ein wissenschaftlich redliches Buch ist. Das bin ich auch meinem akademischen Eid schuldig natürlich als Historiker. Ja, das merkt man auch am Anhang. Ich glaube, das sind 25 Seiten nur mit Quellenangaben und Literaturverzeichnissen. So ist es, ja. Also ja, ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr dicht und sehr, sehr viel. Sie schreiben dem Leopold, aber er antwortet nicht. Also es gibt keine Antwortbriefe. Waren Sie in Versuchung, Antwortbriefe auch zu schreiben? Nein, das wäre, glaube ich, Hybris gewesen. Also nein, ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich ein Buch lese oder auch in der Heiligen Schrift lese, dass ich mir Antworten erwarte von der anderen Seite, sondern dass ich mir denke, dieser Text oder diese Persönlichkeit oder von mir aus dieses Kunstwerk zeigt mir einen Weg und öffnet vielleicht auch neue Perspektiven. Und das war in diesem Buch auch der Fall. Und wenn man sich mit etwas lang beschäftigt, kommt dann plötzlich drauf, da gibt's noch was oder da gibt's noch was, dann ist das schon faszinierend. Das ist wie wenn ich weiß nicht, eine Heidenmesse höre, die ich gut kenne, und dann höre ich plötzlich da einen Takt und denke mir, das ist mir noch nie aufgefallen. Und das ist bei diesen Dingen auch immer wiederum der Fall gewesen. Und wenn man so will, ist das eine Antwort, ja. Oder zumindest das macht einem der Gesprächspartner ein Türl oder ein Fenster auf, ja. Welche Quellen haben wir denn eigentlich über den Leopold? Naja, wir haben schon viele Quellen, natürlich Urkunden aus seiner Zeit, wo er halt seine Gerichtstage hält oder einem Kloster oder sonst irgendwas was vermacht, und das ist natürlich alles wohl bekundet. Wir haben auch einige Mitteilungen aus dem großen Geschichtswerk seines Sohnes, des Otto von Freising, der ihn an einigen Stellen sehr prominent erwähnt, ohne übrigens dazu zu sagen, dass das sein Vater ist. Von seiner Mutter spricht er auch, aber die nennt er nicht einmal per Namen. Aber gut, das ist so. Wir wissen, was gemeint ist. Und vieles muss man sich natürlich erschließen, auch aus den Traditionen. Zum Beispiel eben, dass dieser Leopold schon knapp nach seinem Tod von den Menschen verehrt worden ist und dass es bereits 100 Jahre nach seinem Tod Aufzeichnungen gibt, wie viele Gebetserhörungen es gibt, dass die Kirche mit dem Papst in Avignon seinen Kult bestätigt hat, dass man also gesagt hat, dort ist wirklich irgendwas heilig oder nicht, aber die Leute können dort ruhig hinfahren. Und dergleichen Dinge mehr, vieles muss man sich natürlich auch aus der damaligen weltlichen Literatur erschließen, aus der Philosophie. Sehr wichtig war für mich der Bernhard von Clairvaux, aber ebenso zum Beispiel der römische Philosoph Seneca, der eine große Rolle in dieser Richtung spielt. Und natürlich auch die Dichtung, also der frühe österreichische Minne sang, auch große Dichtungen des Hartmann von Aue, wo man ein bisschen einen Einblick bekommt, oder des Rudolf von Ems, wie Kinder und Eltern vielleicht miteinander umgegangen sind, was sie so gedacht haben als Nicht-Kleriker und Nicht-Theologen. Also da muss man eben auch das zeitgenössische kulturelle Umfeld im weitesten Sinne heranziehen. Von Leopold selbst gibt es keine Zitate oder keine Schrift, irgendetwas, was er selbst verfasst hat? Nein, also außer Unterschriften auf den Urkunden. Es gibt eine Münze, auf der ist er dargestellt, aber das ist nicht wirklich ein Porträt natürlich, das ist ein Herrscher in einer Ritterrüstung, das könnte sonst wer auch sein. Das ist auch, glaube ich, gar nicht für die Menschen wichtig gewesen, die wollten ihren Fürsten als Fürsten erkennen, und auf der Münze haben sie ihn erkannt, oder wenn er in seinem Ornat eben gekommen ist. Das mag man jetzt ein bisschen als, naja, das wenig Individuelles ist, aber das, um das geht es ja auch gar nicht. Ein Fürst muss als Fürst erkannt werden und als solcher auch rezipiert werden. Und daher sind auch alle Bilder, die wir haben, etwa vom Roland Frur auf, neben dem Verteineraltar, das ist natürlich alles falsch und alles richtig, wie man es nimmt. Also das sind ikonografische Vermittlungswege, wie der alte Mann halt, nicht? Aber neben ihm sitzt am Pferd die junge Frau und ist schwanger. Also das muss alles irgendwie zusammengehen. Die Menschen haben das schon verstanden. Der alte Mann, das ist auch nicht zuletzt die ikonografische Übertragung des Bildes vom heiligen Josef, der also die heilige Familie beschützt, und so ist also auch der Leopold als der alte Mann eben der gütige Vater, der sein Land beschützt, nicht? Und die fruchtbare Frau neben ihm, die also die Kinder gebiert. Das haben die Leute, glaube ich, damals schon gut verstanden, weil sie viel bibelkundiger waren als heute. Die Recherche zu diesem Buch, es waren Sie viel in Archiven, viel in Klosterbibliotheken? Ja, natürlich auch, vor allem in Klosterneuburg, die Heiligsprechungsurkunden, das war natürlich eine sehr, sehr amüsante Sache, da Dinge herauszuglauben. Die Recherche bezog sich auf viele, viele, viele Dinge. Wie gesagt, es geht ja auch um die Literatur, es geht um die Nachwirkungen, es geht auch teilweise, wie hat dieser Mensch in seiner Art und Weise auf seine Nachfolger im Herrscheramt gewirkt, also zumal auf die Habsburger, die ja im Leopold einen heiligen Vorfahren gesehen haben. Wo gibt es da frühe Verehrungen? Das sind so viele kleine Dinge, auf die man dann halt stößt und die man zusammenträgt. Und natürlich auch viel zeitgenössische Literatur aus der Zeit der Heiligsprechung. Also da gibt es ja auch schon viel, wo es Beschreibungen gibt und so weiter. Große Babenberger Stammbaum hinten mit der Beschreibung der ganzen babenbergischen Sippe und so weiter. Also das ist natürlich schon eine Jahrhundertdurchforstung, das ist ganz klar, ja. Wann haben Sie denn beschlossen, dass daraus ein Buch werden soll? Wie ich in Pension gegangen bin. Na, das war tatsächlich so. Ich habe, wie gesagt, lange Zeit mich kaum damit beschäftigt. Das heißt, ich habe es immer im Innern gehabt. Ich möchte das einmal tun. Ich bin durch meine Mitgliedschaft im Anton Bruckner Institut Linz, wo ich quasi der Kulturhistoriker bin, bin ich sehr, sehr viel mit religiösen und kulturhistorischen, frömmigkeitsgeschichtlichen Fragen immer wiederum konfrontiert worden. Auch was zum Beispiel die Volksfrömmigkeit betrifft, was ja auch bei der Betrachtung eines so großen Menschen wie des Bruckner von eminenter Bedeutung sein kann. Und da haben sich diese Dinge einfach dann auch in mir festgesetzt, dass ich mir gedacht habe, aha, von da kann ich jetzt wieder zurückgehen auf meine Frage bezüglich des Leopold. Wie denken die Menschen? Wie wirkt sich das in der Volksfrömmigkeit aus? Wie hat sich die Heiligenverehrung verändert? Oder wie hat sich die lebendig erhalten und so weiter? Wie geht man mit dem Tod um? Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat und die, wie ich meine, sich bis ins Mitte 20. Jahrhundert kaum verändert hat in der Volksfrömmigkeit und dann einen vehementen Einbruch gefunden hat. Aber das sind so Dinge, wo man dann sagt, aha, von da kann ich jetzt noch wieder weiter zurückschauen. Was verbindet Sie persönlich mit Leopold? Naja, das ist schon die Idee, dass es in unserem Land einen Menschen gibt, ich sage das jetzt absichtlich in der Gegenwart, dem wir als Volk so lange Vertrauen entgegengebracht haben und wo ich meine, dass er doch für unser Land eine so wichtige Bedeutung hat, als politisch denkender Mensch, der nämlich als Politiker ein Friedenspolitiker gewesen ist. Und das ist so wichtig. Er hat einen kleinen Krieg geführt, weil die Ungarn das östliche Niederösterreich mehrmals verwüstet haben. Und dann ist er bis Eisenstadt gezogen. Das ist die erste Erwähnung der burgenländischen Landeshauptstadt. Und dann haben die Ungarn eine Ruhe gegeben. Und ansonsten hat er Kriege verhindert, auch dieses berühmte Treffen, das nicht stattgefunden hat zwischen Kaiservater und Kaisersohn am Fluss Regen 1105, Heinrich IV. Und V., wo er einfach das kaiserliche Heer verlassen hat und es kam kein Krieg zustande. Da wäre ich gern dabei gewesen und ich möchte wissen, und ich kann mir nur vorstellen, dass der Heilige Geist da am Werk war, dass ihm das gut ausgeschlagen ist, dass er die Kaisertochter geheiratet hat. Das ist, sage ich heute jetzt einmal, die Krone auf dem Ganzen. Ändert aber nichts, dass das vorbildhaft gewesen ist für mich. Und Friedenspolitik zu betreiben, meine ich, ist vielleicht doch das Vorbildhafteste. Und ich sage das ganz richtig, viele Politiker könnten und auch Ihnen könnten da mal ein bisschen nachschauen. Und natürlich ein großes Erlebnis war es für mich. Mein Vater war mit mir, da habe ich gerade gesehen nach angeborener Blindheit. Wir waren im Mai 55 im Belvedere, sind extra da vom Tulnerfeld hingefahren. Ich weiß auch noch, wo wir gestanden sind. Und dann kam also der Leopold Figl mit dem Staatsvertrag Österreich ist frei. Und mein Vater hat spontan gesagt, der Figl, der heißt wirklich mit Recht Leopold, denn so ein Gottvertrauen, das kann er nur von ihm haben. Nicht? Also auch dort, der sagt, dieser Politiker, der so Großes erreicht hat, das kommt von dem Gottvertrauen, dass er sich bei seinem Namenspatron abgeschaut hat. Ne? Das hat mich schon geprägt. Oh ja. Mhm. Für wen haben Sie das Buch geschrieben? Schon auch in Honorem Sancti Leopoldi. Ich wollte ihm schon auch meine Devotion entgegenbringen. Ich habe sie auf jeden Fall nicht für Menschen geschrieben, die sich jetzt das historische Wunderwerk mit neuen Erkenntnissen erwarten. Ich habe es hoffentlich auch in der Diktion für Menschen geschrieben, die am Thema interessiert sind, die keine Angst haben müssen jetzt vor einer allzu komplizierten wissenschaftlichen Sprache. Ein bisschen Poesie darf schon auch dabei sein, auch wenn alles hoffentlich wissenschaftlich korrekt ist. Ich habe es sicherlich nicht nur für Gläubige geschrieben. Ich bin sehr, sehr viel mit Menschen anderen Glaubens oder gar keinen Glaubens immer in Kontakt gewesen und habe respektvoll die Meinungen der anderen zugehört. Und würde mir wünschen, wenn andere respektvoll nicht mit mir, sondern mit dieser Persönlichkeit umgehen und sagen, aha, das ist wirklich wer, darüber kann man nachdenken, auch wenn ich jetzt Atheist oder Moslem oder sonst was bin. Ja. Zumal man in dem Buch, ja, weil Sie eben vorher auch gesagt haben, dass es nicht so viele Quellen über den Leopold selbst gibt, vieles andere aus der Zeit erfährt. Naja, man muss, wie gesagt, vieles erkunden, nicht? Also zum Beispiel auch, was mir wichtig war, wie lebt ein Kind auf einer Burg, nicht? Oder was lernt so ein Kind? Da gibt's Quellen, nicht? Also der lernt mit 3 Jahren Latein und lernt Schach spielen und lernt Sprachen und lernt natürlich jagen und mit Waffen umgehen, lernt die Juristerei, lernt Philosophie, die religiöse Erziehung natürlich und so weiter, lernt tanzen und singen. Das gehört dazu. Wie geht man mit dem anderen Geschlecht um? Im Tanzen, der Respekt. Singen muss ein Fürst können, denn er muss alter Voze, wie es heißt, also mit erhobener Stimme seine Urteile verkünden. Das gehört einfach dazu, auch zum Geschäft und natürlich auch zur Bildung. Also, und natürlich ist auch wichtig, was denken die Leute über den Glauben, wo unterscheiden sie sich von uns. Wichtig war mir zum Beispiel auch zu begreifen in der damaligen Dichtung etwa der Frau Awer von Melk, die ein bisschen ältere Zeitgenössin ist, wie verwendet die Begriffe, die wir später sehr eingehängt haben, zum Beispiel Keuschheit. Keuschheit bedeutet im mittel- oder althochdeutschen keineswegs sexuelle Enthaltung, sondern die Ehe muss küsche sein, das heißt, sie muss ehrenwert sein. Und wenn sie das ist, dann selbstverständlich zeugt man Kinder oder hat auch Freude aneinander. Nicht? Also das sind so Begriffe, die sich im Laufe des Spätmittelalters dann eingeengt haben, wo Keuschheit dann nur mehr die Enthaltsamkeit ist, nur mehr für Mönche und Nonnen gilt. Das ist also in der damaligen religiösen Sprache auch so nicht gedacht. Und das sind schon auch wichtige Dinge, die ja dann später eben so eingeengt sind, dass man eben, wie gesagt, dem Leopold dann unterstellt, er hat es nur aus Verantwortung getan. Nicht? Aber das hat man damals nicht so gedacht. Nicht? Auch zum Beispiel, dass die Menschen keine Vorstellung hatten von einem Fegefeuer. Nicht? Also das sind alles Dinge, die kommen erst viel später. Auch wer gibt dem Kind die Seele? Das ist auch so schwierig zu sagen. Thomas von Aquin sagt dann, die Seele kommt nach 40 Tagen vom lieben Gott. Da könnte man jetzt auch viel drüber nachdenken. In der Dichtung heißt es damals, Mutter und Vater geben dem Kind die Seele, weil sie das Leben weitergeben im Auftrag Gottes. Also da sind schon sehr, sehr viele Unterschiede, die durchaus rechtens sind, also auch rechtiger Glaube für die damalige Zeit. Nicht? Und da muss man auch drüber nachdenken, in welchem Kontext diese Menschen ihren Glauben gelebt haben. Also Sie sagen, das ist ein Lebensprojekt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie jetzt quasi alles, was Sie Leopold auch gerne fragen würden, dass Sie jetzt alles einmal aufgeschrieben haben? Oder denken Sie sich jetzt nach Erscheinen des Buches, ui, jetzt wird mir wieder was einfallen? Ich glaube, das wird immer so sein, weil nichts ist ein abgeschlossenes Ding. Das Leben geht weiter, das Denken geht weiter. Wir müssen alle einmal mit irgendwas an ein End kommen und so möge dieses Buch halt auch das Ende haben. Und es ist ja jeder Mensch, der dieses Buch liest, durchaus gebeten, jetzt weiterzudenken, nicht nur, was er hier gelesen hat, sondern was kann ich damit anfangen. Und insofern ist es sicherlich kein abgeschlossenes Ende, sondern ein offenes Ende, wenn man so will, ja. Wäre das sozusagen auch Ihr Wunsch an den Leser oder die Leserin? Absolut. Das zu lesen, sich zu fragen, was ist da passiert, sich zu fragen, sagt mir das auch was? Vielleicht auch sich in vielem zu wundern, wie Menschen, die christlich-katholisch gedacht haben, ganz anders gedacht haben. Und es ist ja auch ein Zitat von Ludwig Wittgenstein drinnen, die Menschheit muss zum Staunen aufwachen, die Wissenschaft hindert sie manchmal dran. Ich hoffe, dass die Wissenschaft, die ich sie anwende, die Menschen auch zum Staunen bringt, weil es doch auch eine Persönlichkeit ist, die mich nach wie vor und immer wieder zum Staunen bringt. Nicht? Also das ist ja auch schon einmal was, denke ich. Sie beginnen überhaupt das Buch mit 3 Zitaten. Warum gerade diese 3, also Peter Handke, Erzählung, es war, es ist, es wird sein. Dann Gerald Sturz, der Historiker, Geschichte hat also etwas mit Rechenschaft über das eigene zu tun. Gewiss idealiter mag das eigene, das menschliche schlechthin sein. Und dann noch ein längeres Zitat von Heimito von Doderer. Das bezieht sich alles, diese 3 Zitate beziehen sich nicht auf Leopold, sondern allgemein auf Geschichte. Sie beziehen sich auf Geschichte allgemein, aber ich meine eben auf das Verständnis von Geschichte, wie ich es hier in diese Untersuchungen einbringe. Denn Erzählung, es war, es ist, es wird sein. Also auch die Erzählung über einen Heiligen ist ja auch eine, die für uns, zumindest als gläubige Menschen, pro futura ist. Wir schauen ja mit dem Heiligen in die Zukunft des eigenen Heils, wenn man so will. Nicht? Und das Zweite von Gerald Sturz, das ist einer meiner verehrten Lehrer in der neueren Geschichte gewesen, es ist Geschichte auch eine Rechtfertigung, vor sich selbst natürlich. Und jetzt, wenn man so will, meine Rechtfertigung auch vor diesem Heiligen, dem ich jetzt sozusagen meine Dinge hier vorlege. Und der Heimito von Doderer, der ja auch gelernter Historiker war und ein großer Kenner des Spätmittelalters, da finde ich auch immer wiederum, wenn er so Aussagen über die Geschichte macht, die ihn auch immer in die Perspektive der Zukunft hineinrührte. Nicht? Also Geschichte ist nicht die Lehre vom Vergangenen, sondern ist der Ausblick auf die Zukunft. Also das sind schon 3 Dinge, die für mich wichtig sind, auch in Bezug auf den Leopold, weil ich eben auch meine, dass uns diese Person in die Zukunft hineinweist, wie das Heilige per se natürlich. Gibt es jetzt noch etwas, was ich Sie noch nicht gefragt habe, was Sie wirklich gerne sagen möchten. Ja, was mir sehr wichtig war, ist auch zu zeigen, wie Leopold in Klosterneuburg, zumal in der Ersten Republik, für Menschen, die sich den gräulichen Dingen des Nationalsozialismus entziehen wollten, welche Bedeutung er dort gehabt hat. Es ist natürlich sehr schwierig, über die Erste Republik zu sprechen, das weiß ich auch, weil das Lagerdenken hier immer noch eine große Bedeutung hat. Und man kann jetzt natürlich einige Menschen, die hier auch erwähnt werden, dem sogenannten rechten Lager zuweisen, die aber gute Gründe hatten, nicht dem Linken zuzugehören. Ich habe versucht, einiges mit großer Vorsicht hier darzustellen, die aber immerhin in Leopold eine Figur gesehen haben, der sie bewahrt, dem Wahnsinn des Nationalsozialismus nachzurennen. Und wir dürfen nicht vergessen, es hat in Klosterneuburg eine Widerstandsgruppe gegeben, die auch ihren Blutzoll geleistet hat. Und das war eben unter der Patronanz, würde ich so sagen, des heiligen Leopold.